warum bringst du kein Album mit Majo raus? Da Dope Kid sagt, ihr seid zu breit und passt auf kein Cover drauf. Während du mit Aussagen andere belastest, ist jeder in meiner Bande bewaffnet. Ich schlage dich in die Krankengymnastik, Rheumatraining, Hanteln aus Plastik, die Rechnung der Miete meines Langzeitwagens auf deinen Nacken wie meine Hand beim Blasen. Siehst du mich in die Bank reinlatschen, muss ich eine Gun bei haben. Und Sido, solltest du mir noch einmal sagen, ich sei ein behinderter Typ, vergewaltige ich deine kleine Sis oder werde deine Kinder entführen. Ihr Bunker, man Koka im Rover. Ich red mein Ronnie Coleman ins Koma. Ich zieh dich ab, was für Wurzel ziehen. Hier wird der Kurs geschwänzt, für guten Kurs gedreht. MAJ AMG, gib ein Fick auf die Tonleiter. Warum habt ihr Pisskinder Ghostwriter? Ich hab jedes Jahr eine Tour gespielt. Alle Gangster im Netz, alles nur gespielt. Alles nur gefaked, ihr wart nie real. Ihr habt nur gesprayt und mein Team war hart. Alter, mach nicht auf hart, du bist nicht Van Damme. Meine Tracklist sieht aus wie ein Fitnessprogramm. Schimm die Höhle des Löwen, Auge des Tigers. Frauen und Shivas mit V-Form im Siebner. Und heute Nacht bin ich Einbrecher, denn ich bin breiter als deine Leibwächter. Ich hab Kronen getickt, aber ein anderer am Reim. Ich handel mit Gras und ich handel mit Stein. Ich ging auf die Straße, obwohl Mama sagte, mein Sohn, bitte bring uns die Schande nicht ein. Nein! Ich war kleinkriminell, doch die Zeit verging schnell. Heute hab ich das Game in der Hand. Wir gehen rein in die Zellen, doch komm schnell wieder raus und verteilen an das Häschen. Land, was, Money, fast like 600 PS und ich bunker die Packs. Ich fick eure Regeln, die Stadt, seine Mutter und das Gesetz. Und was ist jetzt? Bangermusik bleibt die Eins im Brennpunkt. Ich weiß, ihr kennt uns. Wir sind wieder live auf Sendung. Eure Mucke ist nur Zeitverschwendung. Ich hänge mit Großstadtkids aus dem Pott wie Pokerchips. Play, ich bin in Dortmund wohnhaft, wo es Mord und Totschlag gibt. Ja, deutscher Rap, du bist ein Nichtsnutz, der sich morgens früh nicht mal das Gesicht putzt. Rapper fahren auf Tour, aber waren dann nur unterwegs mit den Flixbus, ihr seid drin. Ja, und einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Ihr bleibt auf der Strecke, uns fällt es nicht schwer, euch so aus dem Verkehr zu nehmen. Banger Musik, hochinteressant, 22 Jahre jung, Rohdiamant. Tausende Liter, Auge des Tigers, Major, ihr Gold für die Wohnzimmerwand. Ich mach das Verdeck auf im Januar. Auf dem Rücksitz sind Deva und Annika. Steh mit nem Kanister voller Benzin vor der Haustür und zerleg deine Bodyguards. Fick eure Mütter auf Beats und bin damit wieder mal voll in meinem Element. Ich bin nicht mehr derselbe Jam. Komm und treff mich im Ready Sand. Deine Mama bläst Slow-Mo vor der GoPro im Ibis auf Coco und beat dich. Weiß nicht, was ihr Ziel ist. In der Welt der Verdammten Reitwest, UPS-Pack-Lieferanten, Banger-Musik, die Drecksimmigranten. In meinem Kopf sind schlechte Gedanken. Hilfst in der Luft und Schnee auf Beton. Startkapital von der GEMA bekommen. Mach das Game kaputt und zerleg deine Song. Ich mach Geld und du klebst an der Bong. Während du Pisser jeden Tag an deiner Palme betest, bin ich für deine Mutter sowas wie ein Halt im Leben. Der Betruger mit Zertifikat kommt vorbei, ich hab Persien im Park. Euch machen eure Bärte nicht hart. Trotzdem wissen, ich fix Zertif in Arsch. Mehr von den Parts, bitte mein Sohn. Wenn du mit mir sprichst, dann im richtigen Ton. Wir kippen den Thron, Banger Musik bis in den Tod. Yeah, wer ist besser? Wer, du Penner? Wer will Bella? 10 von 10 Sternchen-Rapper. Du bist dagegen im Erstsemester. Ich weiß genau Bescheid. Hier wär's ein Fotzen, wär's ein Männer. Denn ich mach den ganzen Scheiß hier.